Kapitel 22. Das Herz Gottes verstehen. Gott ist nicht verpflichtet, uns zu versorgen. Niemand kann ihn dazu zwingen. Er macht es, weil er uns einfach liebt und wir ihm wichtig sind. Die Bibel sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kol 1,15. Wenn du wirklich das Herz Gottes erfassen willst, musst du deshalb auf Jesus schauen. Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Schauen wir uns in Matthäus 15, 29 bis 39 eine der Geschichten an, als Jesus auf der Erde wandelte. Und Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa, und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen, und er heilte sie, so dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden, und sie priesen den Gott Israels. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sprachen zu ihm, woher sollen wir in der Einöde so viele Brote nehmen, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen, 7, und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. In dieser Geschichte speiste Jesus Tausende von Menschen mit nur 7 Broten und ein paar Fischen. Wenn wir wirklich voller Glauben und durch übernatürliche Versorgung leben wollen, müssen wir das Herz Gottes verstehen. Diese Geschichte vermittelt uns einige Schlüssel, damit wir wirklich von ganzem Herzen an übernatürliche Versorgung glauben können. Ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Was hättest du lieber? Genug Geld, um für mehrere tausend Menschen Essen kaufen zu können, oder den Glauben, ein bisschen Brot und ein paar Fische zu nehmen und damit Tausende von Menschen zu speisen? Ich kann dir sagen, was ich lieber hätte. Ich hätte lieber Glauben an die übernatürliche Versorgung Gottes als Geld, um Essen kaufen zu können. Warum? Wenn ich das Geld habe, ein paar tausend Menschen mit Essen zu versorgen, kann ich das nur einmal tun. Nachdem mein Geld ausgegeben ist, werden die Menschen wieder hungrig, aber mein Geld ist weg. Wenn ich auf die übernatürliche Versorgung Gottes vertraue, kann ich sie jeden Tag speisen und es wird immer genug Essen da sein. Schauen wir uns ein paar Schlüsselpunkte dieser Geschichte an. In Vers 32 heißt es: Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen, und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Hier sehen wir das Herz Gottes, ein Herz voller Mitleid. Jesus hat sie nicht aus Pflicht heraus versorgt oder um irgendetwas zu beweisen. Er sagte, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Erinnere dich, Jesus ist das perfekte Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist voller Mitleid über uns. Gott hatte kein Mitleid wegen der geistlichen Bedürfnisse. Jesus sagt, er hatte Mitleid, weil sie nicht zu essen hatten. Er kümmerte sich um sie, weil sie hungrig waren. Und er wollte sie mit Essen versorgen. Die Menschen mussten ihn nicht darum bitten. Er selber initiierte das Wunder. Jesus versorgte sie nicht nur reichlich mit Essen, sondern nachdem alle satt waren, waren noch 7 Körbe voll übrig. Wenn wir nur glauben können, dann ist nichts unmöglich. Wir haben Gott in seinen Möglichkeiten so begrenzt, wo Gott doch ein Gott ist, der keine Grenzen kennt. In Haggai 2, 8 steht: Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Gottes Möglichkeiten, seine Kinder zu versorgen und übernatürlich zu segnen, sind unbegrenzt. Es ist allein unser Unglaube, der Gott begrenzt.